Abends nach 6. Abends nach 6 Uhr gehen im Berliner Tiergarten lauter Leute spazieren. Untergefasst und mit den Händen nochmals vorn eingeklammert. Die haben alle recht. Das ist so. Er holt sie vom Geschäft ab oder sie ihn. Das Paar vertritt sich noch ein bisschen die Beine. Nach dem langen Sitzen im Büro tut die Abendluft gut. Die grauen Straßen entlang, durch das Brandenburger Tor zum Beispiel und dann durch den Tiergarten. Was tut man unterwegs? Man erzählt sich, was es tagsüber gegeben hat. Und was hat es gegeben? Ärger. Nun behauptet zwar die Sprache, man schlucke den Ärger herunter, aber das ist nicht wahr, man schluckt nichts herunter. Im Augenblick darf man ja nicht antworten. Dem Chef nicht, der Kollegin nicht, dem Portier nicht. Es ist nicht ratsam, der andere bekommt mehr Gehalt. Hat also recht. Aber alles kommt wieder. Und zwar abends nach 6. Das Liebespaar durchwandelt die grünen Laubgänge des Tiergartens und er erzählt ihr, wie es im Geschäft zugegangen ist. Zunächst der Bericht. Man hat vielleicht schon bemerkt, wie Schlachtberichte solcher Zusammenstöße erstattet werden. Der Berichtende ist ein Muster an Ruhe und Güte und nur der böse Feind ist ein tobsüchtig gewordener Indianer. Das klingt ungefähr folgendermaßen. Ich sage, Herr Winkler, sage ich, das wird mit dem Ablegen so nicht gehen. In diesem ruhigsten Ton von der Welt, mild, abgeklärt und weise. Er sagt, erlauben Sie mal, sagt er, ich lege ab, wie es mir passt. Dies schnell, abgerissen und wild cholerisch. Nun wieder die oberste Heeresleitung. Ich sage ganz ruhig, ich sage, Herr Winkler, sage ich, wir können aber nicht so ablegen, weil uns sonst die C-Post mit der D-Post durcheinander kommt. Fängt er doch an zu brüllen, ich hätte ihm gar nichts zu befehlen und er hält überhaupt nicht, was ihm andere Leute sagen. Findest du das? Dabei haben natürlich beide spektakelt wie die Marktschreier, aber manchmal war es der Chef und dem konnte man doch nicht antworten. Man hat also heruntergeschluckt. Und jetzt entlädt es sich. Findest du das? Lottchen findet es skandalös. Ach, na weißt du, das tut wohl. Es ist Balsam fürs leidende Herz. Endlich darf man es alles heraussagen. Am liebsten hätte ich ihm gesagt, machen Sie sich einen Kram alleine, wenn es Ihnen nicht passt. Aber ich werde mich doch mit einem so ungebildeten Menschen nicht hinstellen. Der Kerl versteht überhaupt nichts, sage ich dir. Der hat keine Ahnung. So wie er es jetzt macht, kommt ihm natürlich die C-Post in die D-Post. Das ist mal bombensicher. Na, mir kann es ja egal sein. Ich weiß jedenfalls, was ich zu tun habe. Ich lasse ihn ruhig machen. Er wird ja sehen, wie weit er damit kommt. Ein scheu bewundernder Blick streift den riesigen Helden. Er hat recht. Aber auch sie hat zu berichten. Was die alle intrigiert, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Fräulein Friedland hat vorgestern eine neue Bluse angehabt. Da hat sie am Telefon gesagt, wir haben es abgehört, man weiß ja, wo manche Kollegen das Geld für neue Blusen herhaben. Wie findest du das? Dabei hat die Elli gar keinen Bräutigam mehr. Ihre ist doch längst weg, nach Bromberg. Krach, Kampf mit dem zweiten Stock auf der ganzen Linie, Schlachtgetümmel. Ich hab ja nichts gesagt, aber ich dachte so bei mir, na, dachte ich, wo du deine seidenen Strümpfe her hast, das wissen wir ja auch. Weißt du, sie wird nämlich jeden zweiten Abend abgeholt. Sie lässt immer das Auto eine Ecke weiter warten, aber wir haben das gleich rausgekriegt. Eine ganz unverschämte Person ist das. Da drückt er ihren Arm und sagt, na sowas. Und nun hat sie recht. So wandeln sie. So gehen sie dahin, die vielen, vielen Liebespaare im Tiergarten, erzählen sich gegenseitig, klagen sich ihr kleines Leid und haben alle recht. Sie stellen das Gleichgewicht des Lebens wieder her. Es wäre einfach unhygienisch, so nach Hause zu gehen mit dem gesamten aufgespeicherten Oppositionsärger der letzten 9 Stunden. Es muss heraus. Falsche Abrechnung, dumme Telefongespräche, verpasste Antworten, verkniffene Grobheiten. Es findet alles seinen Weg ins Freie. Es ist der Treppenwitz der Geschäftsgeschichte, der da seine Orgien feiert. Die blauen Schleier der Dämmerung senken sich auf Bäume und Sträucher und auf den Wegen gehen die eingeklammerten Liebespaare und töten die Chefs, vernichten den Konkurrenten, treffen die Feinde mitten ins falsche Herz. Das Auditorium ist dankbar, aufmerksam und grenzenlos gutgläubig. Es applaudiert unaufhörlich, es ruft nochmal an den schönen Stellen. Es tötet, vernichtet und trifft mit. Es ist Bundesgenosse, Freund, Bruder und Publikum zu gleicher Zeit. Es ist schön, vor ihm aufzutreten. Abends nach 6 werden Geschäfte umorganisiert, Angestellte befördert, Chefs abgesetzt und, vor allem, die Gehälter fixiert. Wer würde die Tarife anders regeln? Wer die Gehaltszulagen gerecht bemessen? Wer Urlaub mit Gratifikation erteilen? Die Liebespaare abends nach 6. Am nächsten Morgen geht alles von Frischem an. Schön ausgeglichen geht man an die Arbeit, die Erregung von gestern ist verzittert und dahin. Hut und Mantel hängen im Schrank, die Bücher werden zurechtgerückt, wohlan, der Krach kann beginnen. Pünktlich um 3 Uhr ist er da. Dieselbe Geschichte wie gestern. Herr Winkler will die Post nicht ablegen, Fräulein Friedland zieht eine krause Nase. Die Urlaubsliste hat ein Loch und die Gehaltszulage will nicht kommen. Ärger. Dicker Kopf, spitze Unterhaltung am Telefon, dumpfes Schweigen im Büro. Es Wetter leuchtet gelb, der Donner grollt. Der erfrischende Regen aber setzt erst abends ein. Mit ihr, mit ihm, untergefasst im Tiergarten. Da ist Friede auf Erden und den Paaren ein Wohlgefallen. Der Angeklagte hat das letzte Wort. Und da haben sie alle, alle recht.